Good morning, my dearly beloved friends. Guten Morgen, meine geliebten Freunde. In a singing mood, but Daniel doesn't sing. Ich bin in der Stimmung zum Singen, aber Daniel möchte nicht singen. Don't worry. Ah, das ist kein Problem. I want to talk about some practical things regarding the operation of the gift. Ich möchte über einige praktische Dinge sprechen, die den Umgang mit den Gaben angehen. You know, as I said, I'm not sure how deep we go into that. Wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, wie tief wir auf diese eingehen. You talk about the individual gift. Und wie sehr wir dann eher über die individuellen Gaben sprechen. I encourage you to study 1 Corinthians 12. They're all listed there, all 9. Aber ich möchte euch ermutigen, 1. Korinther 12 zu studieren. Dort sind alle aufgeführt. I want to give some framework and stir you a little bit. Ich möchte dir lieber einen Rahmen geben und dich ein wenig zum Nachdenken anregen. When the Bible talks about the gifts, wenn die Bibel über die Gaben spricht, it makes it very clear that it's the Holy Spirit working through you. Dann sehen wir ganz klar, dass es der Heilige Geist ist, der durch uns wirkt. In with your cooperation. Mit deiner Kooperation. You know, it's so weird what I've seen in the body of Christ in the last 40 years. Und ist so merkwürdig, was ich alles gesehen habe in den letzten 40 Jahren im Leib Christi. Prophets and prophetesses. Ich habe schon so viele merkwürdige Propheten gesehen. You know, it's like they go into some weird noises and trembling and kada la la la la la and then they prophesy. Und wisst ihr, sie gehen da in diese merkwürdigen Tönen und zittern und dann machen sie la la la la und dann fangen sie an zu prophezeien. Holy Spirit. Und dann alles, was passiert, ist der Fehler vom Heiligen Geist. In Corinthians 12, it says that the spirit of the prophet is subject to the prophet. Aber wenn wir im 1. Korinther 14, 32 schauen, dann sagt es, dass die Geisteswirkung der Propheten untertan sind. Und diese, die mich wirklich kennen, die wissen, dass ich sehr natürlich bin. Ich kann mein Bier in der linken Hand haben und gleichzeitig prophezeien. Talking about being drunk. Also ich rede da gar nicht von betrunken zu sein. Aber ich rede darüber, dass ich beim Grillieren sein kann, mit einem Bier in der Hand, meinem Steak und dabei prophezeien. The Spirit of God is flowing through you, through his gift. Seht ihr, der Geist Gottes fließt durch diese Gaben durch dich. There are people who have this idea that when the gift of the Spirit comes upon them, they become Muppets of the Holy Spirit. Da gibt es Leute, die glauben, dass wenn der Geist auf sie kommt, dass sie dann wie Puppen für den Geist sind. Now they have no more control what the Spirit speaks and what the Spirit does. Und sie dann keine Kontrolle mehr haben, was der Geist sagt oder tut. This is unbiblical. Aber das ist nicht biblisch. If this would really be what happens, then nobody could judge what happens through you. Weil wenn wirklich das wäre, was passieren würde, dann könnte niemand beurteilen, was durch dich passiert. You said to a leader. Ich habe letztens einem Leiter gesagt. I said the way you express the gift of the Spirit, nobody can even judge that. Die Art und Weise, wie du die Gaben des Heiligen Geistes ausdrückst, da kann niemand beurteilen. If people would judge that, they would feel the judging God himself. Weil du drückst sie auf eine Art und Weise aus, dass wenn die Leute diese beurteilen würden, dann würden sie sich fühlen, wie sie Gott selber richten würden und beurteilen würden. Aber das sollen wir nicht so tun. Are in control how much the gift of the Spirit flow through. Weil du bist in Kontrolle, wie viel die Gaben des Geistes durch dich fließen. It doesn't mean that you choose when they operate. I did not say. Und das bedeutet nicht, dass du entscheidest, wann sie fließen. Das habe ich nicht gesagt. Ciao, you have to desire, you have to long and want to. Aber wir müssen uns danach ausstrecken, wir möchten es uns danach sehnen und wir geben uns hin. When the God, for instance, releases the gift of healing to you, you choose if you go to the person and speak it and lay the hands. Aber wenn da Gott zum Beispiel diese Gabe der Heilung in dir freisetzt, dann musst du entscheiden, zu dieser Person zu gehen, für sie zu beten, die Hände auflegen. Und viele Leute haben diese merkwürdige Idee. The gift of healing works for me. It's out of my control and people just get... Ah, wenn diese Gabe der Heilung in mir freigesetzt wird, dann werden einfach alle Leute geheilt. No, even though the gift of healing is working in you through the Holy Spirit, you choose if you let it go out of you. Denn auch wenn die Gabe des Heiligen Geistes, jetzt der Heilung zum Beispiel, durchfließt, musst du entscheiden, dass du es freisetzt auch. Never forget that the Holy Spirit will not control you. Und vergiss nicht, dass der Heilige Geist dich nicht kontrollieren wird. He will use you, he will invite you to work with him, but he will never control. Er wird dich brauchen, er wird dich einladen, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber er wird dich nicht kontrollieren. So as much as you desire to be used in the gift of the Holy Spirit, as much as you will also begin to be. Und so sehr, wie du dich danach sehnst, in den Gaben des Heiligen Geistes zu gehen, so wirst du auch gebraucht. Everything is by faith, even the gift of the Spirit. Aber alles ist durch Glauben, sogar die Gaben des Heiligen Geistes. Paul says in Romans 12 that he who prophesies, let him prophesy according to his. Und Paulus sagt im Römer 12, dass wenn wir weissagen, dann sollen wir es in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. There he grabs the microphone. Oh, it's just the prophecies just flow. Und die Leute denken, ah, da steht Reinhard auf, er nimmt das Mikrofon und er prophezeit, ah, das fließt einfach aus ihm raus. No, if I don't surrender to the Holy Spirit and if I don't step out by faith, the gift will. Nein, weil wenn ich mich nicht dem Heiligen Geist hingebe und nicht im Glauben vorangehe, dann wird die Gabe nicht fließen. Vergiss das nicht. But you are in control of how much the. Weil die Gaben sind vom Heiligen Geist, aber du bist in Kontrolle, wie fest sie durch dich fließen. Quantum is fluid. Tomorrow we'll talk about. Und morgen werden wir mehr darüber reden.